Herzlich willkommen zur Episode 44 und da das Adrians Geburtstag ist, durfte er sich das Thema aussuchen. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast, Adrian. Ja, halli, hallo. Ja, kannst du schwimmen? Teil 3. So viel sei schon verraten direkt am Anfang. Ja. Bei dem einen oder anderen lange erwartet. Oder der... Ja, wir haben schon ein paar Anfragen diesbezüglich bekommen und hatten wir auch schon vor jetzt irgendwie, ne, so hier und da, hatten wir da auch schon zum Thema gemacht, dass da noch ein Teil kommt. Jetzt ist es da, ne, aber first thing first, wie geht's dir? Irgendwie die erste Woche nach dem Urlaub ist es ein bisschen... Ja, schleppen. Ich habe erst gedacht, am Anfang der Woche ist ja ganz cool, wenn man Spätschicht hat, dann hat man wenigstens morgen, kann man den nochmal ausschlafen. Aber irgendwie jetzt zum Ende hin, könnte ich gerade mal wieder Urlaub gebrauchen. Naja, kommt ja bald wieder, oder? Ja, so noch eine Woche, aber ich habe Frühschicht. Und dann von Freitag bis Dienstag habe ich dann nochmal Urlaub. Und dann war es das wohl erstmal bis Weihnachten. Was ja dann auch wieder schnell kommen sollte. Ja, heißt das jetzt, dass du nächste Woche Sonntag deinen Marathon hast? Ja. Ist das schon nächste Woche Sonntag? Ja, das ist nächste Woche Sonntag. Müsste Sonntag sein. Also, vollständigkeitshalber, wir haben heute den 17. November. Genau. Okay. Ja. Und fühlst du dich vorbereitet? Ja, so schon. Also ich war ja vorgestern war ich mal wieder ein bisschen länger laufen, so 24 Kilometer. Zumindest habe ich eher auf Zeit gemacht, also war so über 2 Stunden wollte ich laufen. Das habe ich auch ganz gut hinbekommen. Und es lief eigentlich ganz gut, also hatte eigentlich jetzt keine Probleme. Und ich will am Wochenende jetzt nochmal so um die 30 Kilometer laufen und dann, ich mache jetzt aber keine Tapering-Phase oder sowas, also ich werde weiter ganz normal ein bisschen, jetzt nicht viel, aber ein bisschen laufen werde ich trotzdem noch. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also jetzt irgendwie großartig tapern brauchst du da jetzt nicht für. Ich habe jetzt auch nicht so das Training durchgezogen, dass ich jetzt sage, auf jeden Fall gehe ich meine Zeit an oder sowas. Ich werde da jetzt ganz mich da an den Start stellen und mal gucken. Ich will jetzt hier wirklich nicht auf Zeit laufen oder so, aber dann muss ich mir nochmal in Erinnerung rufen, dass ich eigentlich hier so ein bisschen zum Sightseeing bin, aber mal schauen, wie sich es dann halt auch an dem Tag anfühlt. Kann natürlich auch sein, dass es dann ab Kilometer 30 oder so ganz, ganz schwer wird, weil ich jetzt wirklich nicht so darauf trainiert habe, wie jetzt auf, oder mich vorbereitet habe, wie jetzt auf andere. Deswegen denke ich nicht, dass da jetzt großartig, selbst wenn ich wollte, viel zusammenlaufen würde an dem Tag. Ja, aber ich meine, geh die Geschichte schön ruhig an und dann passt das schon. Wird aber auch mal Zeit, dass es jetzt endlich die Saison bei mir vorbei ist, weil ich würde gerne auch mal so 1-2 Wochen vielleicht mich auf andere Dinge konzentrieren als nur laufen. Ja, klar, glaube ich dir. Die Rolle im Keller ruft mich schon. Nee, ja. Das ist ganz schön. Bestimmt wird der Marathon auch nochmal ein schöner Saisonabschluss für dich sein. Ist ja auch eine schöne Stadt. Ja. Ja, wie sieht denn bei dir so aus? Bei mir sieht's gut aus, kann man nicht anders sagen. Also das Schwimmen läuft wunderbar. Das ist ja auch so mein Hauptaugenmerk momentan. Nebenher mache ich ja nochmal das Training Road Programm. Das läuft so nebenbei quasi. Aber auch da sehe ich so kleine Fortschritte. Ich habe da einmal die Woche habe ich immer so richtig eine harte Intervalle, eine ganz kurze, aber ganz harte Intervalle von 20 Sekunden und die bewegen sich immer so im Bereich von 400 Watt und das Ganze so, so zwischen 6 und 8 Mal, das haut schon ganz schön rein, also aber es macht auch Spaß und wie gesagt, ich bin zufrieden, also wie gesagt, für diese Jahreszeit nichts hier, noch nichts irgendwie Außergewöhnliches oder Besonderes. Ja. Hast du dich nochmal mit deinen kommenden Saison ein bisschen auseinandergesetzt? Ich habe gar nichts gemacht in der Richtung, also ich habe mir schon gar nichts mehr angeguckt oder so. Nee, im Grunde genommen steht das jetzt alles fest, so wie wir das jetzt irgendwie im letzten Podcast, letzten Episode besprochen haben. Also in der ersten Saisonhälfte, ja, da haben wir halt die Staffel in Bonn. Eine Woche vorher wäre so das, das Langstreckenschwimmen in Köln, die 6 Kilometer, die ich da schwimmen will. Ich hoffe, es klappt, weil 2 Wochen in Folge oder 2 Wochenenden in Folge hier von zu Hause weg ist eine Geschichte. Dann, ob ich da jetzt von der Arbeit jetzt 2 Wochenende hintereinander frei bekomme, ist auch eine Geschichte. Also hinter Köln Langstreckenschwimmen steht noch ein dickes Fragezeichen. Ansonsten habe ich jetzt für die erste Jahre, finde ich, großartig was geplant. Ja, dann würde ich halt den Xterra Germany in Zittau halt in der zweiten Hälfte angehen, Anfang September ist er. Ja, das sind so die Dinger. Also ja, ich plane da jetzt nicht großartig. Vielleicht kommt kurzfristig was dazu, aber das ist jetzt so, ja, so ziemlich alles. Wie gesagt, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, ich suche mir jetzt schon die letzten Jahre immer so ein Highlight, so ein Wettkampf, den ich immer machen wollte oder der mir jetzt irgendwie gefällt. Oder, ne? Und das ist halt nächstes Jahr, soll das halt der Xterra in Zittau sein. Ja, vielleicht schaffen wir es doch nochmal, einen gemeinsam zu machen. Ja, sehr gerne. Also Triathlon-technisch hast du da nichts geplant jetzt, oder? Ja, wie gesagt, der Xterra, aber ansonsten, vielleicht in der ersten, vielleicht mache ich wieder einen Kinzigmann, wer weiß, also so eine Sprintdistanz oder olympische, ja, das kann man so irgendwie so auch kurzfristig mit einbauen, also kurzfristig in Anführungsstrichen, weil man muss sich ja heutzutage für alles oder für jedes Event da jetzt schon mal Monate im Voraus anmelden, aber so die eine oder andere Veranstaltung, so kleinere Dinger, da kann man ja auch schon irgendwie noch ein paar Wochen vorher da jetzt noch was planen. Ja, das stimmt. Ja gut, du bist in deinem momentanen Training sehr, sehr häufig im Wasser. Ja. Was geht dir da immer so durch den Kopf? nicht viel. Also ich kann da meinen Kopf eigentlich ganz gut ausschalten. Das, was aber richtig cool ist, ist, wie sich das wirklich momentan da bei mir im Schwimmbad entwickelt. Also ich habe ja schon schon ein paar Mal erzählt, dass da immer wieder so ein paar Triathleten oder Schwimmer mit auf der Bahn sind und ja, so langsam, ja, kommt man halt immer mehr, man lernt sich immer mehr kennen, man kommt da immer mehr ins Gespräch, man schwimmt auch zusammen, sofern das Training irgendwie so passt. Aber ja, da bildet sich jetzt halt mittlerweile so ein Grüppchen. Das macht wirklich Spaß momentan. Ja, das ist doch cool. Ich hatte unsere letzte Folge mir nochmal angehört, weil ich wollte ja nochmal die Tonqualität dann prüfen, weil wir mal ausnahmsweise ja wieder zusammen gepodcastet haben. Ja. Und mir ist aufgefallen, ich wollte nämlich eins sagen, was mir eigentlich sehr wichtig war, aber ich habe es vergessen. Und zwar, ich hatte auf keinen Fall die Challenge 70.3 in Fuerteventura mitgemacht, weil schon allein in dem Wasser da zu schwimmen, das war mir einfach, das war zu heftig. Ja, gab's ich hatte so einen ja die Folge davor, Wellengang? Wo du mich an gewissen Tagen, ja, da hatte ich gedacht, ich schaff's nicht mehr zurück ans Land. Wenn ich jetzt noch weiter rausschwimme, dann wird sich mal weiter rausziehen. Okay. War schon echt krass. Also das, ich sag mal so, jetzt wenn du jetzt nach Nidda an den Stausee fährst oder so und da schwimmst, ist es halt nochmal was ganz, ganz anderes. Also wenn du halt jetzt im Meer schwimmst, mit dem Wellengang und so, da muss man auch erstmal wieder zurechtkommen. Vor allem bremst dich das ja auch dann quasi jedes Mal. Du hast ja nicht so deinen normalen Zug sozusagen, sondern du schwimmst eigentlich immer quasi gegen die Wellen an und manchmal verharrst du auch ein bisschen auch an der Stelle, weil dich die Welle wieder zurückgedrängt hat. Und also war schon sehr interessant, da mal ein bisschen zu schwimmen. Ja, da sind wir quasi schon fast mitten im Thema drin, ne? Ja, das fand ich nämlich eine gute Überleitung. Ja, das Schwimmen in offenen Gewässern, das haben wir ja schon hier des Öfteren angemerkt, ist ja was anderes als jetzt im Schwimmbad zu schwimmen. Ja, aber nichtsdestotrotz wollte ich eigentlich den dritten Teil unserer Kannst du schwimmen-Reihe eher so in die Richtung lenken, Wie gestaltet man das Training im Winter? Es ist schon irgendwie ein Unterschied, ne? Also Wintertraining, Sommertraining, ne? Das ist da sollte man schon irgendwie da verschiedene Schwerpunkte setzen, auch jetzt in Bezug auf ja, anstehende Wettkampfsaison und so weiter. Auch zum Beispiel auf Gegebenheiten im Schwimmbädern. Also es gibt ja Schwimmbäder, die zu Herbst- und Wintermonaten von 50 Meter Bahn auf 25 Meter Bahn gehen. Also zum Beispiel, so habe ich das früher immer erlebt, in einem Schwimmleistungscenter in Wuppertal-Kronberg, wo ich früher oft schwimmen war. Da sind die halt regelmäßig im Winter auf die 25. Ne? Also so die Winterzeit ist so die Kurzbahnzeit. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. In Polheim machen sie es jetzt nicht so. Ich glaube, bei dir ist es grundsätzlich die kurze Bahn, gell? Hast du mal erzählt. Ja, hier, ich habe schon geguckt, ob vielleicht sogar in Koblenz oder sowas. Aber hier in der Gegend gibt es eigentlich gar keine 50 Meter Bahn. Mhm. Also, leider nicht. Ich glaube, das nächste wäre dann wahrscheinlich wirklich schon so Polheim oder bei Frankfurt. Dann. Ja. Schon ein bisschen schade. Ja, aber wie gesagt, also es gibt aber halt so doch schon einige Schwimmbäder, also jetzt im Gießener Raum wahrscheinlich jetzt auch nicht, weil ja, Schwimmleistungslehr in Wuppertal, da hast du auch schon früher, ich habe da oft den Thomas Rupprath getroffen oder die Antje Buschulte, die hat da auch eine Zeit lang trainiert, also das war wirklich schon eher so, das war jetzt nicht, das war zwar auch für jedermann an bestimmten Tagen, aber das war ja vor allem so für Profis, Leistungssportler, Leistungsschwimmer gedacht, deshalb war das da ja so immer Winter, Sommer, so halt so abgegrenzt, Langbahn, Kurzbahn. Es war ja immer auch eine ziemlich heftige Kopfgeschichte. Ich habe da ja ein paar Mal das 24-Stunden-Schwimmen mitgemacht und das immer dann auf eine 25-Meter-Bahn, ne? Kannst dir vorstellen. Das ist unterm Strich, ist es, glaube ich, eine größere Kopfsache als jetzt irgendwie eine körperliche Geschichte. Da jetzt irgendwie stundenlang auf einer 25-Meter-Bahn zu schwimmen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das vom Kopf her dich einfach kaputt macht. Ja, da schwimmst du dich echt, schwimmst du dir in Wolf. Gut, ist lange Zeit, ist schon lange, lange her. Ja, kommen wir doch mal zum Thema über. Wie gestalte ich das Training im Winter? Ich habe so ein paar Punkte herausgearbeitet. Zum Beispiel, es ist wirklich sehr ratsam, jetzt zu dieser Jahreszeit einfach langsam zu schwimmen. Ja, also so in diesen Monaten November, Dezember, da spielt die Zeit eher eine untergeordnete Rolle. Deshalb kann man gut beim langsamen Schwimmen auch zum Beispiel eigene Fehler oder Schwäche entdecken oder einfach mal einfach ein bisschen mehr darauf achten, wie schwimme ich. Ne? Also jetzt zum Beispiel mit einem Poolboy zwischen den Beinen und oder aber zum Beispiel mit einem Schnorchel, ne, da hast du schon mal so entweder die Beine oder die Atmung, die ist dann außen vor. Man kann sich wirklich auf den sauberen Zug, auf den hohen Ellbogen zum Beispiel da jetzt konzentrieren und das wirklich da über 100 Meter intervallartig dann halt wirklich darauf achten, diese Bewegung korrekt auszuführen und an der korrekten Form arbeiten. Wichtig dabei ist, dass man sich wirklich pro Intervalleinheit sich dann wirklich nur auf eine Sache konzentriert und nicht irgendwie einmal hier Oberkörper, einmal Atmung, einmal Beine, sondern wirklich sich da wirklich pro Einheit sich wirklich eine Sache oder zwei vielleicht vornimmt, daran arbeitet, dann wieder ganz normal schwimmt, ne, um da jetzt auch so ein bisschen den Kopf davon frei zu kriegen. Weil es erfordert schon sehr viel Aufmerksamkeit, aber es ist wirklich eine sehr effektive Form, Trainingsform, einfach etwas langsamer zu schwimmen und versuchen hier so eigene Fehler oder Schwächen zu finden. Du darfst mich gerne unterbrechen und zwischendurch Fragen stellen, damit das hier nicht so ein Monolog wird. Ach, momentan höre ich dir noch ganz gerne zu. Also Ja, okay. Mach jetzt mal weiter. Ich werde dich schon unterbrechen, wenn ich was zu sagen habe. Ja, ich hab vorhin Poolboy und Schnorchel erwähnt. Ich habe ja im zweiten Teil der Kannst du schwimmen-Reihe schon des Öfteren geäußert, dass ich jetzt da kein großer Fan davon bin, jetzt irgendwie da großartig viele Tools zu benutzen. Ich sag mal jetzt, wenn man sich wirklich auf ein oder zwei beschränkt pro Einheit, dann ist das ja okay, ne? Also wir haben ja letztens mal darüber gesprochen, dass man immer wieder mal so Athleten sieht, die mit Rucksack voller Zubehör zum Training kommen und das auch alles nutzen. Ne? Das ist ja natürlich auch irgendwo nicht der Sinn der Sache. Aber wenn man jetzt irgendwie sich tatsächlich nur irgendwie so auf einen Pullboy oder auf einen Schnorchel oder aber auch nur auf Pedals konzentriert, dann oder nur damit arbeitet, dann ja, ist das auch ganz okay und legitim. Ja, ich denke mir auch manchmal so, ach, weil ich habe jetzt gar keine Tools zu Hause oder so, die ich jetzt mitbringen würde da, deswegen fällt so diese Art von Frage für mich quasi flach, aber ich denke mir dann auch mal, ach, ich hätte jetzt gerne zum Beispiel so einen Schnorchel, damit ich einfach mal, weißt du, damit ich einfach mal ein bisschen auf Kopf ins Wasser und auf das Atmen quasi, ne, sich nicht mehr drum zu kümmern müssen, genau. und es gibt ja diesen Schnorchel, also diese, weißt du, den man sich quasi im Mund steckt und links und rechts gehen dann so zwei Luftröhren dann sozusagen raus, den spannst du dir ja quasi um den Kopf. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich weiß, dass du das weißt. Auf jeden Fall fand ich den eigentlich ganz cool und ich bin echt drauf, dann mir den zu kaufen oder halt einen Poolboy, weil das sind die zwei Sachen, die ich am interessantesten finde, die man jetzt, wenn ich jetzt, sag ich mal, ab Dezember dann auch mal wieder ins Schwimmbad gehe, ja, für mich am interessantesten finde, für mein Training effektiver noch zu gestalten. Ja, auf jeden Fall. Also Poolboy kann ich dir allemal ans Herz legen. Gut, Schnorchel ist dann, ja, wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen Probleme mit der Atmung hat und das jetzt irgendwie vielleicht nicht koordinieren kann und so weiter, dann ist das vielleicht auch mal so ganz nett. Oder wenn man jetzt irgendwie so an den anderen Baustellen arbeiten will, dann ist das bestimmt ganz nützlich. Also für mich persönlich kommt es jetzt irgendwie nicht in Frage. Aber klar, ich würde dir auf jeden Fall auch Pedals ans Herz legen. Das ist auch immer so ein ganz nützliches Tool, den man jetzt nicht allzu oft benutzen sollte. So als quasi jetzt eine Krafteinheit im Wasser ist das doch ganz schön nützlich. Also das wären so die drei Sachen. Der eine oder andere schwimmt nochmal auf Flossen oder so, aber das sind so Sachen, ja, da hat jetzt irgendwie nicht viel von. Ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel, öfter ins Wasser zu gehen. Eigentlich so oft, wie es einem möglich ist. Ne? Das ist eigentlich so der wichtigste Punkt von allen, weil meiner Meinung nach erzeugt die Häufigkeit eine Verbesserung. Ja? Also ich persönlich finde, dass zum Beispiel 3 oder 4 Mal die Woche ins Wasser zu gehen für 30 Minuten oder 30 bis 40 Minuten besser ist, als 1 oder 2 Mal für eine Stunde oder noch länger. Ja, so die Häufigkeit an sich, ich meine, so halte ich es auch. Also ich habe selten eine Einheit, die Stunde überschreitet oder überhaupt irgendwie 50 Minuten überschreitet. Ich gehe dann eher lieber öfter ins Wasser. Ja, momentan sind es 3 Mal. Ich hätte es lieber noch 4 bis sogar 5 Mal, aber das schaffe ich einfach nicht. Vor allem, weil unser Schwimmbad am Wochenende nicht schwimmbar ist, weil da einfach zu viel los ist und die Bahnen nicht abgegrenzt sind. Aber grundsätzlich ist es besser, öfter ins Wasser zu gehen, als jetzt und kürzere Einheiten zu machen, als jetzt nur 1 oder 2 Mal ins Wasser zu gehen und dann richtig so Monstereinheiten da irgendwie hinzulegen. Ja, das ist dann auch wieder natürlich eine Geldfrage. Ich weiß nicht, wie du es dann hältst, ob du dir so eine 20er-Karte kaufst oder so, aber wenn du das 3-4 Mal dann, ja, sag ich mal, nicht deine Zeit ausnutzt, dann ist es natürlich ja wieder so eine Geldfrage. Natürlich. Wenn ich ins Schwimmbad gehen kann, weil ich glaube, das ist so. Das ist grundsätzlich irgendwie so ein Problem mit den Schwimmbädern. Irgendwie die Gebühr wird ja immer, ne, das ist also, beziehungsweise der Eintritt wird ja immer teurer. Bei uns kostet es 4,50. Als ich in Hamburg war, im Alster-Schwimmbad, da waren es 6,50. dass ja, wenn man eben kein Verein ist und das jedes Mal so berappen muss, dann ist das natürlich ziemlich heftig und geht dann ganz schön aufs Geld. Deshalb, also wenn man wirklich vorhat, jetzt irgendwie im Winter einen Schwerpunkt auf Schwimmen zu legen und da wirklich oft ins Schwimmbad zu gehen, dann ist auf jeden Fall ein Triathlonverein oder vielleicht ein Schwimmverein oder einfach mal eine Schwimmgruppe oder so, ist da auf jeden Fall ratsam, weil viele Vereine haben da jetzt irgendwie mit den Schwimmbädern so eine Kooperation und man bezahlt da ja quasi, außer jetzt irgendwie Vereinsgebühr, zumindest so kenne ich das von hier, nicht weiter. Ne, zum Beispiel in Westbad ist das so mit dem, mit dem Kroffdorfer Triathlonverein. Ne, die gehen in Gießener Westbad und das ist dann quasi bei denen schon, glaube ich, in der Mitgliedsgebühr drin. Das wäre zum Beispiel eine Alternative. Ja, auf jeden Fall bedenkenswert. Ich meine, noch eine Alternative wäre wirklich dann so eine 20er-Karte, wenn man weiß, okay, man geht jetzt öfters oder man trainiert im Winter jetzt wirklich mehr im Schwimmbad, dann so eine 20er-Karte ist dann halt auch ein bisschen billiger. Aber andererseits muss man auch vielleicht mal die Schwimmbäder ein bisschen unterstützen, dass nicht wirklich so viele zumachen, wenn man demnächst nochmal ins Schwimmbad gehen möchte und nicht überdimensionale Preise bezahlen möchte, weil es nur noch im Umkreis von, keine Ahnung, 30 Kilometer in ein Schwimmbad gibt oder so. Dementsprechend wird es ja dann auch immer voll. Ja. Ich habe das damals gemerkt, da kann ich mal eine kleine Anekdote erzählen, wo ich noch, das ist schon etwas länger her, da wohnte ich noch bei meinen Eltern und da war ich auch schwimmen für Triathlons, also zum Training, und da gab es halt in Laubach immer, bin ich da schon gegangen, das kennst du ja auch, das Schwimmbad, und das ist ja auch nur 25 Meter Bahn. Aber das war halt wenigstens leer. Ja. Und es gab, glaube ich, einen Tag, wo dann wirklich so Seniorengymnastik oder Aquajogging war oder sowas. Und da war es dann halt voll, aber da konnte man vorher nochmal hin. Und irgendwann hat das in Grünberg das Schwimmbad zugemacht und danach war das auch unschwimmbar. Also danach war so viel halt los dort, dass man wirklich zu gar keiner Zeit mehr hingehen konnte und schwimmen. Ja, das ist leider oft hier so, ne, in der Gegend. Also es gibt hier zum Glück in Polheim jetzt die Regelung mit der Bahn, dass da wirklich fast zu bestimmten Zeiten, fast jeden Tag in der Woche bis aufs Wochenende und Mittwoch, glaube ich, ist da Bahn abgesperrt und man da wirklich gut schwimmen kann, weil ansonsten würde ich hier auch ein großes Problem haben. Ja, aber es ist doch schon jetzt besser geworden. Um jetzt zum nächsten Punkt zu kommen, habe ich ja jetzt erwähnt, dass viele Schwimmer jetzt über die Winterzeit von 50 Meter Bahn auf 25 gehen, nicht alle, aber schon machen das einige. Und das bietet sich zum Beispiel dafür, kurze, schnelle Intervalle zu machen, weit über den Wettkampftempo. Ja, also das sollte man so einmal pro Woche auf jeden Fall mit ins Training aufnehmen, dass man da wirklich, ne, wenn man jetzt zum Beispiel auf eine 50-Meter-Bahn trainiert, da wirklich schnell anschwimmt, wirklich das Tempo, ein Sprint-Tempo so auf 10, 15 Meter hält und dann den Rest wieder ausschwimmt. Man kann das Ganze steigern auf 25 bis 50 Meter, aber länger als 50 würde ich es nicht machen, weil dann ist es nicht wirklich mehr ein Sprint, weil über 100 Meter kann das kaum jemand von uns halten, das wirklich hohe Tempo. Aber ja, unterm Strich, Winterzeit ist auf jeden Fall im Wasser auch Sprintzeit. Und ja, macht ja auch Spaß, ne? Dadurch wird das Schwimmtraining nicht so öde, ne? Das ist diese Kaffeezählerei im Wasser, wenn man da jetzt irgendwie hunderte von Bahnen schwimmt, ist dann irgendwann langweilig und das bringt so ein bisschen Abwechslung. Ja, das stimmt, und noch ergänzend von meiner Seite aus, es macht momentan, glaube ich, auch mehr Spaß als draußen zu laufen. Ja, das allemal. Das kann ich bestätigen. Das habe ich mir nämlich auch mehrmals im Schwimmbad gedacht, weil bei uns regnet es wirklich seit ein paar Tagen schon, beziehungsweise das Wetter ist wirklich sehr, sehr nass kalt, sage ich mal. Und da habe ich mir ja schon ein paar Mal gedacht, so von wegen, oh, das ist jetzt doch ganz nett, dass ich hier im Schwimmbad bin und ich irgendwie jetzt draußen laufen muss. Das passt schon. Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, also wenn Triathlon bei mir vorbei ist, dann werde ich mich auch eher auf solche Sachen konzentrieren, als hier rauszugehen. Ich werde zwar weiter noch laufen gehen, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, wie wir die bis zum nächsten Marathon die Zeit ein bisschen planen, aber gut, das wären dann halt eher kürzere, knackigere Einheiten als länger laufen. Das momentan, also auch jetzt hier, wo ich die zwei, ich glaube 2:10 bin ich dann insgesamt gelaufen, da habe ich auch gedacht, irgendwann, also jetzt, das wird einfach auch nicht wärmer, es ist einfach nur kalt, die Hände frieren, irgendwann muss ich echt schon die Handschuhe wieder rauskramen. Das ist ja, momentan. Ja, vielleicht auch in der Umstellungsphase, dass bis man das wieder akzeptiert, dass es halt nicht mehr angenehm ist zu laufen. Ja, das ist bei mir immer so, so ein Punkt, wenn ich schon mal die lange Laufhose rausholen muss, dann überkommt mich da so eine leichte Unlust irgendwie, weil ja, das ist einfach, ich meine, weißt du, wenn das Wetter jetzt noch zumindest wirklich winterlich wäre, gut, jetzt haben wir noch keinen Winter, aber wenn das wirklich noch jetzt irgendwie nicht so nass kalt wäre, weil diese nasse Kälte ist ja, glaube ich, so ziemlich das Schlimmste. Ja, naja gut, man muss halt damit klarkommen, was man hat. Zurück zum Kannst du schwimmen, wir schweifen immer wieder ab. Ja. ein sehr wichtiger Punkt, den ich hier noch auf jeden Fall mit einbringen wollte, den man sehr gut zu dieser Jahreszeit üben kann, damit sich das wirklich einspielt und wirklich drin ist bis zur nächsten Wettkampfsaison, ist einfach im Wasser locker bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Muskelspannung im Wasser ist Gift. Also ich kenne wirklich von früher sehr viele Triathleten, die jetzt keinen Schwimm-Background haben, ne? Also so, ich sag jetzt einfach mal, nicht also einfach Triathleten hohen Alters, die dann irgendwann vom Laufen oder Radsport zum Triathlon gekommen sind, die bauen sehr viel Spannung auf beim Schwimmen. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel die Beine, weißt du, mit dem wenn man viel Beine trainieren muss, der eine oder andere bekommt ja Krämpfe davon, weil er so die Beinmuskulatur dabei anspannt und den Fuß so stramm hält. Genauso mit den Händen, ne? Du siehst ja, wie manche wirklich die Finger so richtig gespreizt haben. Du siehst ja, wie angespannt das alles ist. Kann man eigentlich nicht genug betonen, das ist alles, Gift für die Geschwindigkeit, Gift für den Kraulstil. Denn das Ding ist, je schneller du schwimmen willst, umso relaxter musst du im Wasser bleiben. Das, man muss sich einfach mal so die Profis, die mal anschauen, wie locker die sind. Ne? Jetzt auch vom Schwimmen, wenn sie da an dem Startblock stehen, wenn sie so ein bisschen mit dem Armen kreiseln und so weiter, wie locker die Muskulatur ist, ne? Wie gummiartig sie die Arme stretchen können. Wenn man da jetzt dagegenüber zum Beispiel einen Bodybuilder hinstellt, der jetzt, mir geht's ja gar nicht um die Muskelmasse, sondern um diese Muskelspannung, ne, dann ist wirklich ein Schwimmer schon fast so ein Gummimensch. Das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Also diesbezüglich vielleicht ein Tipp von mir und das, was ich immer mache und ich immer daran erinnere, ist zum Beispiel, dass ich versuche, immer daran zu denken, die Hände locker ins Wasser einzutauchen. Ja, das ist halt sehr wichtig, weil das löst dann so eine Art Kettenreaktion, ne? Dann wird auch der Unterarm, der Oberarm dann etwas lockerer. Man sollte es wirklich ausprobieren. Einfach so die Muskulatur so locker, die Hand so locker lassen, wie es nur geht. Und das ist beim Schwimmen am effektivsten, ja. Ist egal, wie schnell du schwimmst, ne? Du solltest wirklich immer versuchen, ganz locker zu bleiben. Ja, lohnt sich auszuprobieren. Nochmal Frage, wenn du jetzt schwimmst, tust du deine Finger also spreizen, wie du sagst, oder machst du eher so den Bagger? Den was? Den Bagger? Ja. Naja, so ist schon, ich versuche schon jetzt die Hand in Verlängerung des Unterarms zu lassen. Aber wie gesagt, locker. Ja, das muss man sich jetzt, je müder man im Wasser wird, irgendwann mit im Laufe der Einheit, dann umso angespannter wird auch halt irgendwie die Muskulatur. Aber sich immer wieder daran erinnern, das bringt schon was, ne? Ich meine, wie du schon gesagt hast, den Bagger, ja, also wenn das jetzt nicht zu krass ist, ne, dann kann man das machen. Also ich, wie gesagt, ich gehe ja so ganz, ganz leicht gebeugt nach vorne, aber eher so das Handgelenk ist eher so die Verlängerung des Unterarms. Und ja, dann versuche ich halt so, ne, dann zum hohen Ellbogen zu gehen. Aber wie gesagt, alles schön entspannt. Ne? Und wie gesagt, ja, probier's mal aus beim nächsten Mal, beim Schwimmen. Und das ist halt, wenn man das kann, wenn man da halt so locker bleiben kann und halt mit der Hand ins Wasser eintaucht und dann halt durch das Wasser zieht, das ist halt so das Wasser spüren. Ne? Ja, einfach mal ausprobieren. Ja, und der letzte Punkt, den ich hier mir noch aufgeschrieben habe, wären noch Sachen, die jetzt nicht unbedingt im Wasser stattfinden, sondern draußen, also so Trockenübungen, wie jetzt zum Beispiel Krafttraining, Flexibilität und Mobilität, also all das, was man zusätzlich trainieren sollte, vor allem in den Wintermonaten, ne, wenn es dann draußen das Wetter schöner wird und es zu ersten Wettkämpfen kommt, dann bleibt das eigentlich alles auf der Strecke. Aber ja, es bietet sich jetzt an, wirklich daran zu arbeiten. Legt man so einen Schwerpunkt, so wie ich jetzt, auf Schwimmen, dann ist das Krafttraining ja das Mittel der Wahl als Zusatztraining. Das bringt jede Menge im Wasser, aber auch jetzt für Triathleten zum Beispiel ist es genauso wichtig, für Läufer natürlich auch. Ich bin da halt so Verfechter dessen, dass man da wirklich sehr laufspezifisch oder triathlonspezifisch oder schwimmspezifisch arbeiten sollte. Ja, aber im Großen und Ganzen sehr wichtige drei Säulen, die man gerade zu diesen Monaten nicht vernachlässigen sollte. Wie geht's dir dann? Machst du irgendwas? Kraft, Dehnen, Mobilität, Blackroll? Ich habe ja jetzt im Urlaub ein bisschen auch wieder mit Krafttraining angefangen und mache das jetzt auch weiter. Habe jetzt nach dem Langlauf zwar nichts gemacht, aber so Krafttraining wird nach dem Triathlon auf jeden Fall eine verstärktere Rolle bei mir spielen. Und ja, Dehnen und Black Roll habe ich jetzt wieder mal nach dem Training und auch wenn ich halt gerade jetzt nichts mache, wirklich wieder ziemlich weit oben angesiedelt, weil ich die letzte Zeit jetzt in zwei Marathons irgendwie das, ja, so hier und da ein kleines Bewegchen hatte und da und dort und die letzten zwei, drei Tage geht es mir eigentlich wieder viel, viel besser damit, wenn man den Körper halt ein bisschen stretcht. Naja, klar, das ist ja das Problem Frage. Ist halt also nicht, ich weiß ja, wie es läuft, dass man das halt machen muss, aber das Problem ist, das zu machen. Halt, weißt du, sich hinzusetzen und dann und das zu machen, stimmt. Und sich hier rollen und sowas. Ich meine, die steht hier quasi neben mir, die müssen nur aufstehen und das machen, aber eine Zeit lang. Ja, das kann man auch ganz gut beim Fernsehen, weißt du, so einfach so zwischendurch, ne, also hier ein Stretch, da mal ein bisschen Blackroll, so einfach mal so für 5 bis 10 Minuten, auch da ist es, wie ich vorhin gesagt habe, mit öfter ins Wasser zu gehen, ist besser als einmal und dann eine Monstereinheit, genauso verhält es sich halt mit diesen Sachen, ne, egal ob jetzt Kraft oder Blackroll oder Dehnen, auch da ist es besser, 15, 20 Minuten dazu investieren, als jetzt einmal die Woche eine Stunde. Auch beim Krafttraining. Ich bin halt ein Verfechter davon, dass man eine Krafttraining-Einheit nicht länger wie 40 Minuten halten sollte. Auch 20 Minuten sind mehr als genug für uns. Ne? Also Ausdauersportler. Du musst nur, was weiß ich, mach zwei Sätze Klimmzüge, dazu noch ein bisschen Kniebeugen und vielleicht noch mal ein oder zwei zusätzliche kleinere Sachen mit Kurzhantel, Kettlebell oder was weiß ich. Und du hast 20 Minuten voll und hast ein super Training gemacht. Wenn du das als Zirkel machst, dann sowieso, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Also genauso verhält es sich jetzt auch mit denen und Blackroll, Massageball, da braucht man gar nicht so viel Zeit für investieren. Hauptsache, man macht es regelmäßig. Gerade nach jetzt zum Beispiel langen oder intensiven Einheiten, gerade da ist es wichtig, am Abend nochmal so schön mit der Blackroll drüber zu gehen oder mit dem Massageball. Ja, kann man nicht oft genug betonen. Das stimmt. Ja, das war jetzt eigentlich von mir dazu. Kurz und knapp, so ein paar Punkte. Abschließend kann ich nur weitergeben, was ich früher mal von älteren Athleten mal gehört habe, so einen älteren Triathleten, der bei uns im Verein war. Die Athleten des Sommers werden im Winter gemacht. Ja. Da sollte man nie vergessen. Und ja, dementsprechend auch trainieren. Ansonsten, also zu dem Thema, wenn jetzt irgendwie Fragen sind bezüglich Training, Trainingsplanung und so weiter, gerne E-Mail an uns. Da bin ich für alles offen. Ja, wir sind allgemein für alles offen. Ihr könnt uns alles gerne fragen. Genau. Ja. Ja, du wolltest nochmal was zu Events ansprechen, die jetzt... Ich habe mir so ein paar interessante News rausgesucht. Das haben wir jetzt irgendwie die letzten Wochen so ein bisschen vernachlässigt. Nichts da diesbezüglich rausgebracht. Das wollte ich jetzt mal so ein bisschen nachholen. Und zwar habe ich letztens gelesen, ein unschönes Thema, das jetzt gleich nochmal vorkommt, und zwar zum Thema Doping. Die diesjährige Dritte von Dench Road, Lisa Roberts, die Amerikanerin, ist aus der Wertung gestrichen worden, weil sie positiv auf ein Asthmamittelbestandteil, das heißt Vilanterol, darauf wurde sie positiv getestet. Und es lag für sie keine Ausnahmegenehmigung dafür. Und deshalb wurde sie aus der offiziellen Rot-Ergebnisliste herausgenommen. Und die Niederländerin, die auch schon mal Rot gewonnen hat, Yvonne van Vlerken, ist dann auf Platz 3 nachträglich hochgerückt. Ja, unschönes Thema. Ja, Doping. Wie immer eigentlich, wenn es um sowas geht. Aber weiß man denn, ob sie das quasi immer nimmt oder... Hat es jetzt irgendwie vergessen? Nee. Also da weiß man eigentlich gar nichts. Also wie gesagt, die Athleten, die haben da ja so Pässe, ne, wo sie sich gegebenenfalls da halt sowas dann nochmal genehmigen lassen können, falls die tatsächlich Asthmamittel brauchen und so. Aber das war wohl bei ihr nicht der Fall. Ja, scheint ein klares Fall von Dopingmissbrauch zu sein. Naja, gut. So ist das halt manchmal, gell? Aber ist halt immer alles ein bisschen komisch, wenn es um solche Sachen geht, finde ich immer, warum man das halt immer machen muss, fehlt mir ein Verständnis. Um da jetzt dem ganzen Doping-Sumpf nochmal einen draufzusetzen, ist die Kenianerin, die Marathon-Olympiasiegerin, Sum Gong, heißt die gute Dame mit Nachnamen, ist die wegen EPO-Missbrauch und einen vermeintlichen Versuch, das Gericht zu täuschen, für 4 Jahre gesperrt worden. Die ist wohl dieses Jahr im Februar ist sie bei einer Trainingskontrolle auf EPO positiv getestet worden und wurde dann halt vorerst halt gesperrt für 4 Jahre wohl, aber versucht da irgendwie noch jetzt nochmal zusätzlich das Gericht zu täuschen. Deshalb ist sie erstmal weg vom Fenster. Na gut, man kann es ja mal versuchen. Ja, aber wenn wir jetzt mal zu schöneren Sachen übergehen können, dann kann ich berichten, dass ab heute findet auf den Bahamas Iceland House Triathlon statt. Es ist ein ähnliches Format wie der Chris McCormick jetzt seit letztem Jahr aufgezogen hat. Es sind eher sehr ungewöhnliche Rennformate. Los geht es heute mit einem individuellen Time Trial, wie man so schön sagt, über 7 Kilometer Radfahren. Danach kommt 2 Kilometer Laufen und danach kommt nochmal 200 Meter Schwimmen. Und am Nachmittag folgt dann ein abgewandelter Sprint-Triathlon über 2 Kilometer Laufen, 370 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Radfahren und dann wieder von vorne 2 Kilometer Laufen, 370 Meter Schwimmen und nochmal 10 Kilometer Radfahren und zum Schluss nochmal 1 Kilometer Laufen. Und dann am Samstag gibt es nochmal einen Jagdstart in dem klassischen Sprint-Triathlon von 57 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Mit von der Partie ist Sebastian Kienle, der das Ding wohl aber eher so als Training für sein Ironman in Cozumel mitnehmen will. Es starten dort auch sehr viele Kurzstreckler und ja, da wird er auf diesen Strecken da wohl nie so viel gegen die ausrichten können. Deshalb nimmt er das einfach so als besseres Training. Die Bedingungen hier in Deutschland sind sehr miserabel. Von daher kann man mal auf Bahamas so einen Wettkampf mitnehmen. Ja, gewundert hat mich schon, dass der jetzt noch dieses Jahr einen Ironman macht. Aber der will sich wohl nochmal schon die Qualifikationspunkte für Hawaii sichern für nächstes Jahr. Und das schon mal also sich frühzeitig für Hawaii qualifizieren, ne, damit er da halt nächstes Jahr befreit trainieren kann. Hm, ja. Vielleicht hat er ja mal einen anderen Plan als sonst. Nee, glaube ich eher nicht. Also er wird ja schon, glaube ich, vor Hawaii auf jeden Fall noch einen Ironman machen, wie die letzten Jahre wahrscheinlich auch wieder Frankfurt. Keine Ahnung, er hat ja noch seine Wettkampfplanung noch nicht irgendwie öffentlich gemacht. Aber ja, also ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall noch ein Rennen machen wird. Ja, und zu guter Letzt habe ich noch mal eine Info für alle Radsportfans unter den Zuhörern, und zwar das Eschborn City Loop, heißt jetzt nicht mehr Eschborn City Loop, sondern einfach Eschborn Frankfurt. Es gibt ein paar Veränderungen neben den Namen, ne, den sie jetzt verändert haben, auf Eschborn Frankfurt. Wird die Strecke auch deutlich schwieriger. Für die Profis beträgt sie jetzt nächstes Jahr 211 Kilometer und hat tatsächlich 2200 Höhenmeter, die man dann überwiegend in dem wunderschönen Taunus hier um die Ecke macht. Es gibt dann aber auch so ein paar Veränderungen für die Jedemänner. Es gibt ein Skoda Velotour Extremrennen, verkürzt auf 101 Kilometer. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es dieses Jahr waren. Auf jeden Fall sind es nächstes Jahr 101 Kilometer. Und fährt man auch wieder über den großen Feldberg und über den Mammolshainer Stich, der auch jedes Jahr ja schon Tour de France ähnliche Zuschauermassen anlockt. Des Weiteren bieten die 90 Kilometer durch den Taunus, da ist auch Feldberg mit drin und eine kleinere Tour für ja Anhänger, sage ich mal, das geht dann wohl nicht mehr über den Taunus, sondern beschränkt sich so auf Frankfurt, Bad Homburg, Oberursel, so auf diese Gebiete. Ja. Du bist denn auch schon mal mitgefahren, ne? Ich bin da auch schon mal mitgefahren und damals hieß das noch, hieß es noch anders. Also die alle paar Jahre hat das Rennen einen neuen Namen. Aber da sind schon bei mir, wow, also vorneweg 10 Jahre, wo ich da letztes Mal mitgemacht habe. Ja, also ich meine, was mich da halt immer abschreckt, ist, ich habe hier das offizielle Schreiben hier offen und da steht, dass es, Moment, wo habe ich das? Muss ich das nochmal so? Aber auf jeden Fall waren es irgendwie 5000 Teilnehmer und die wollen auf jeden Fall noch mehr. Und die, okay, ja, die auch erhoffen sich dadurch, dass dadurch, dass sie die Strecke auf 101 verkürzt haben und auch, man muss da ja einen bestimmten Schnitt fahren können. Der war wohl jetzt, ich kann dir jetzt auch nicht sagen, wie hoch der dieses Jahr war, aber auf jeden Fall wird der nächstes Jahr auf 25 km/h verringert. Und ja, dadurch erhoffen die sich noch mehr Interessierte, jede Männer. Ja, du sagtest, das schreckt dich ab. Erläuter uns das doch mal. Es schreckt mich ab, dass da 5000 Leute fahren. Also es waren, jetzt habe ich es gefunden, es waren genau 5049 Teilnehmer am Start. Und für 2018 wollen die wohl, wie gesagt, mit den Änderungen noch mehr Teilnehmer anlocken. Aber das ist mir jetzt einfach zu viel, weil, wie gesagt, da fahren Gruppen von, was weiß ich, keine Ahnung, lass es mal 50, 100, 150 Leute sein. Und wenn da einer Fehler macht und du dahinter bist oder so, dann hast du keine Chance. Und ich habe ja in den Radrennen, die ich gemacht habe, ob das jetzt rund um Köln war oder Eschborn City Loop oder Nürburgring, ich habe in jedem Rennen habe ich mindestens einen Unfall gesehen oder ein Radfahrer, der sich übelst hingelegt hat und jetzt noch den einen oder anderen mitgenommen hat. Und ja, das ist mir einfach ein bisschen zu heavy. Mittlerweile als Familienvater und so, das muss ich nicht haben. Deshalb, das schreckt mich halt so ein bisschen ab, ne? Diese Massen. Ja, ist halt nicht so wie beim Laufen in einem Marathon. Wenn da sich einer vor dir hinlegt, dann kann man noch ausweichen. Ja, wenn der eine den Bein stellt, dann fährst du auch jetzt nicht so tief wie vom Fahrrad und vor allem bist du ja nicht so schnell wie auf dem Fahrrad. Ja, Moment, ich habe gerade ein bisschen Faden verloren. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Nee, aber mit Radrennen habe ich so ziemlich abgeschlossen. Ich muss schon sagen, und das habe ich schon mal hier im Podcast gesagt, das ist ja ein Mega-Kick, ne? Das ist ja ein Adrenalinstoß vom Feinsten, was, wenn du da in so einer Gruppe fährst und da jetzt wirklich mit, was weiß ich, über 40 km/h durch die Frankfurter Innenstadt donnerst. Das ist schon cool. Aber, wie gesagt, da muss man so bei der Sache bleiben und sich so konzentrieren und wirklich so aufpassen. Und selbst dann hast du manchmal, wenn es blöd läuft, keine Chance, wenn sich einer vor dir hinlegt. Ja, jetzt was ich auch wieder euch sagen wollte. Und zwar, ich denke, es wird halt auch schwieriger, wenn man es halt nicht geübt ist. So wie du sagst, so eine Jedermann-Gruppe ist halt ein bisschen gefährlicher als Leute, die das immer und immer wieder mal gemacht haben. Also wenn man das jetzt zum Beispiel bei Tour de France oder so sieht, wie sie im Feld fahren, die sind das halt gewöhnt, weil das quasi ihr täglich Brot ist. Und ich habe sowas noch nie miterlebt, in so einer Gruppe zu fahren oder nicht in solche Geschwindigkeiten zu fahren. Aber wenn dann halt mal das erste Mal das machst, ich glaube, da kann man auch ein bisschen, sag ich mal, Angst bekommen, gerade wegen Sturzgefahr und so, und da kann Angst ist halt niemals ein guter Ratgeber. Das stimmt, ja, und da muss man sich einfach darauf verlassen, dass der vor dir da jetzt irgendwie weiß, was er tut, und wie gesagt, wir sind ja alles jede Männer und du weißt ja nie, der vor dir, ist der jetzt irgendwie, ist der geübt, ist der weniger geübt, also ja, das ist wirklich, wirklich ja, schwierig. Also von daher kommt das für mich jetzt, solche Rennen kommen für mich jetzt nicht mehr in Frage. Das war wirklich die ich mitgemacht habe, das war wirklich sehr spaßig und hat Spaß gemacht, aber nee, brauche ich nicht mehr. Dann könnte ich mir eher vorstellen, ein Mountainbike-Rennen oder ja, sowas in der Art, weißt du, dass Geschwindigkeit halt nicht so hoch ist. Natürlich kann man sich auch auf irgendwelchen Trails hinlegen oder so, aber da bist du dran schon. Ja, genau, und vor allem, wie gesagt, die Geschwindigkeit, ne, die macht's ja auch, ne? Also ich habe auch beim Nürburgring, das war glaube ich 2006 oder 2007, da haben sie jemand mit Hubschrauber wegtransportiert, ne, und da habe ich wirklich in einer Abfahrt habe ich über 90 km/h erreicht. So schnell war ich noch nie auf meinem Fahrrad und schon gar nicht im Training und auch kein Wettkampf. Und wenn du da so mit den fast 90 km/h da jetzt irgendwie durch die Straßen da ballerst, da denkst du dir, hoffentlich macht der von mir keinen Unfug, weißt du, weil dann hast du einfach keine Chance. Das ist krass, also ich glaube, mein schnellstes war mal 69 und das war schon heftig. Wenn du dann nochmal 90 fährst, ist es schon Ja, das ist halt so diese Gruppendynamik, ne? Wenn du da in so eine Gruppe fährst und da jetzt sich im Windschatten halten kannst, dann ja, dann ist das schon, das ist halt so diese Adrenalinkick, ja. Das ist schon sehr, sehr geil, aber wirklich auch sehr, sehr gefährlich. Ja, also ich bin eigentlich durch, ich habe zwar nicht so viel gesagt, aber war ja auch eher dein Thema. Aber ich werde mir deine Ratschläge nochmal zu Herzen nehmen, wenn es jetzt, sag mal, ab 1. Dezember, sage ich jetzt einfach mal Stichtag, wieder ein bisschen mehr ins Schwimmen geht. Okay, ja, also sehr gerne. Also, und wie gesagt, sehr gerne Fragen an uns, jetzt nicht nur wegen Schwimmen, auch Vorschläge, ne, was die Zuhörer gerne zum Themen was hören würden, das interessiert uns an auch. Ja, von mir war es das eigentlich auch. Genau, dann bleibt eigentlich nur noch abschließend zu sagen, ihr könnt natürlich immer noch und gerne in unseren Strava Club eintreten. Facebook ist auch ein Thema für uns, da könnt ihr auch gerne eintreten auf unserer Seite. Ich habe gerade nochmal schnell Strava aufgemacht, wir haben 79 Mitglieder und ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn wir auf die 100 dieses Jahr noch kommen. Ja, schauen wir mal. Aber auch gerne mal ein Like bei iTunes. Wie gesagt, gerne mal einen Kommentar auf Facebook. Besucht unsere Facebook-Seite. Auch da mal vielleicht ein Like lassen, wenn ihr mögt. Ja, ein Kommentar, wie oder was ihr hören wollt. Und ja, wir sind für alles offen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, macht's gut. Und bis zur nächsten Folge. Bis demnächst. Ciao. Ciao.